اسمي فاطمة ديال تسميساوي، ولدت في 31 جانفي 78 بالدار البيضاء بالمغرب. Ich heiße Fatima Diak Misawi und ich bin am 31. Januar 1978 in Casablanca geboren. Das liegt in Marokko. Kennt ihr die Sprache Arabisch, Französisch, Almanisch und Italienisch? Ich spreche Arabisch, Französisch, Deutsch und ein bisschen Italienisch. Besonderes Marokkanisch in meinem Leben ist das Essen. Tagine, Tonto mit Fleisch und Gemüse, ist in den Koffer neben dem Holzlöffel. Couscous, das ist Heizweizenkäse mit Fleisch und Gemüse. Harira, typisch marokkanische Suppe, und die isst man vor ein paar Jahren mit Holzlöffeln. Und die sind recht im Koffer. Mein Gedicht über Heimat, zuerst auf Marokkanisch. Bledi, ja, Laila, Lbeit, Lora, Mekulet, Shems, Asdiqa, Mosiqa, Raqs, Melabis. Heimat, Eltern, Zuhause, Sprache, Speisen, Sonne, Freunde, Musik, Tanzen, Kleidung, Heimat. Biladi, Al-A'ila, Al-Bayt, Al-Lura, Ma'kulat, Shams, Asdiqa, Musiqa, Raqs, Malabis, Biladi. Ich erzähle jetzt die Geschichte von dem Mann, die auf der Kamel sitzt. Rajil Lijals Fokjmel. بغيت تزوج بعبلة وما قبلوش عائلتها، من بعد خطفها وهربوا مع بعضياتهم وعاشوا عيشة سعيدة. Der Mann, der auf dem Kamel sitzt, heißt Anta und wollte Abla heiraten. Ihre Eltern wollten nicht. Dann hat sie gerabt. Und sie lebten glücklich bis ihr Ende.